Im Weltmaßstab wird die Arbeit für die sinnvolle Feier des historischen 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas aktiv durchgeführt. Ende Oktober des Vorjahres wurde der Beschluss des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas zur Einberufung des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas bekannt gemacht, was die Parteien, Organisationen und prominenten vieler Länder durch Erklärungen und Stellungnahmen herzlich begrüßten. Im Vorfeld des Parteitages werden in verschiedenen Ländern wie Peru und Bangladesch den großen Menschen von Baekdusan, die sich um die Gründung und Verstärkung der Partei der Arbeit Koreas unvergängliche Verdienste erworben haben, Ehrentitel und Urkunden über ihre Verdienste verliehen. In vielen Ländern sowie internationalen und regionalen Organisationen wurden Vorbereitungskomitees für das feierliche Begehen des 7. Parteitages nacheinander gebildet und finden vielfältige Veranstaltungen statt. Nach dem Appell vom 20. Seminar der Parteien der Welt über den Aufbau einer neuen Gesellschaft wird aus Anlass des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas die internationale Solidaritätsbewegung zur Unterstützung der gerechten Sache der Partei und des Volkes der DVRK aktiv entfaltet. Die Medien der Welt erläuterten die Politik und Linie der Partei der Arbeit Koreas und brachten Beiträge über deren Wichtigkeit und Lebenskraft und Berichte über die Erfolge der Koreaner im 70-Tage-Kampf der Treue.